mich verloren in den Träumen dieser Nacht. Schwach brennt das Feuer, wenn die Liebe sich verliert. Neue Wege zu gehen, die Zeit nicht rückwärts zu drehen. Ja, stark zu sein, durchs Feuer gehen, ich muss verstehen. Will nie verlieren, steh wieder auf. Neugeboren.